was mir behagt, ist nur die muntre Jagd in hoch Aurora prangen, es ist es an den Himmel wagt, an dieser Pfeil schon an den Himmelpfeil erlanget, schon an den Himmelpfeil erlanget, an den Himmelpfeil erlanget. Die dir Amor liegt. dich nicht mehr ergötzen an den Netzen, die dir Amor legt. Wo man auch, wenn man gefangen nach Verlangen, Lust und Lieb ihn fangen pflegt, wo man auch, wenn man gefangen nach Verlangen, Lust und Lieb in Banden fliegt. Wo man auch, wenn man gefangen, nach Verlangen, Lust und Lieb in Banden fliegt, nach Verlangen, Lust und Lieb in Banden fliegt. Willst du dich nicht mehr ergötzen? Willst du dich nicht mehr ergötzen an den Netzen? Willst du dich nicht mehr ergötzen an den Netzen? An den Netzen, an den Netzen, an den Netzen, an den Netzen, die dir Amor legt. An den Netzen, die dir Amor legt, an den Netzen, die dir Amor legt. Willst du dich nicht mehr ergötzen an den Netzen? Willst du dich nicht mehr ergötzen an den Netzen, die dir Amor liegt? Ich liebe dich zwar noch, jedoch ist heut ein hohes Licht erschienen, das ich vor allem muss mit meinem Liebeskuss empfangen und bedienen. Der keure Christian, der Wälderpan, kann in erwünschtem Wohlergehen sein hohes Ursprungsfest ist sehen. So gönne nur Diana, dass ich mich mit dir Izund verbinde, ein Freudenopfer anzuzünden. Ja, wir tragen unsere Flammen, unsere Flammen, mit Wunsch und Freude mit ihnen zusammen, unsere Flammen, mit Wunsch und Freude mit uns wir tragen unser Flammen. Wir tragen unser Flammen. Mit uns wir tragen unser das Land so glücklich machet, das alt und fällt und alles lebt und lachet. Thank you. des Opfer hier das letzte sein. Nein, nein, ich will die Pflicht auch niederlegen. Und da das ganze Land vom Weber schallt, auch dieses schöne Feld zu Ehren unserem Sachsenheld, zur Freud und Lust bewegen. Und lasst des Tages Lust vollkommen.